Jetzt. Dein DJ-Set on air. Spurenkampfspiel. Heute mit DJ Benson. Thank you. dein Wochenende, dein DJ-Set. Sputnik Heimspiel. Jetzt mit DJ Benson. We'll be right back. like to play a little tune I just composed not so long ago. We'll be right back. Dein DJ-Set bei Sputnik? Klar doch! Sputnik Heimspiel! Jetzt mit DJ Benson! Im Netz, on air, auf jedem Smart Speaker. Sputnik Heimspiel. Thank you. Sputnik Heimspiel. echoes wander. But listen carefully to the distant thunder. Each shall have his due, this is their lot. Oh, he is worthy praise that shrinketh not. Set on air. Sputnik Heimspiel. Heute mit DJ Benson. Thank you. Thank you.